Am 14. März 2003 gab der Kanzler im Bundestag so etwas wie eine verspätete Regierungserklärung ab. Ein Versuch, den Steuersong zu übertönen, der allen in den Ohren klang. Mut zum Frieden und zur Veränderung, hieß die Rede. Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung abfordern, sagte Schröder. Im Protokoll ist vermerkt, dass ein Abgeordneter der FDP daraufhin Beifall klatschte. Schröder sprach über den Irak, die Gemeindefinanzreform, erst dann über die Sozialhilfe. Man müsse sich fragen, sind die sozialen Hilfen wirklich Hilfen für die, die sie brauchen? Ein Abgeordneter von der CDU rief, sehr wahr. Das Narrativ vom faulen, unwilligen Arbeitslosen hatte sich durchgesetzt. Und im Moment der Angst fand Schröder einen Sündenbock, die Sozialschmarotzer. Die, die sich nicht beteiligten und den anderen das Geld wegnahmen. Indem er sie maßregelte, wollte er den Rest der Bevölkerung beruhigen. Die damalige CDU-Vorsitzende Angela Merkel war die erste, die Schröder auf seine Rede antwortete. Sie sagte, es ist mir auch heute nicht ganz klar geworden, wer eigentlich aus der Krise herausgeführt werden soll, Sie, Herr Bundeskanzler, oder das Land. Merkel meinte, es bräuchte keine Agenda, sondern mehr Forschung, mehr Investitionen, um den Wirtschaftsstandort zu professionalisieren und zu stärken. Sie sagte an diesem Tag im Bundestag auch, dass die Spaltung der Gesellschaft in Arbeitende und Arbeitslose und deren Überwindung die entscheidende soziale Frage unserer Gesellschaft sei. Wie sie diese Spaltung überwinden wollte, wird in der Rede nicht klar.